Umlaufbeschlüsse des Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen vom 11. bis 24. November 2016. Innerhalb dieser Zeitspanne hatten wir aufgrund von Neuwahlen einen Vorstandswechsel. Ich lese jetzt zunächst die drei Umläufe vor, die noch vom ehemaligen Vorstand entschieden worden sind, und dann kommen noch zwei Umlaufbeschlüsse, die vom neuen Vorstand beschlossen wurden. Ticket Nummer 235655, Antrag zur Beauftragung von Monika Pieper als Wahlkampfkoordinatorin für die Landtagswahl NRW 2017. Dieser Antrag ist vom Dennis vom 27. Oktober. Der Vorstand möge beschließen, Monika Pieper als Wahlkampfkoordinatorin für die Landtagswahl 2017 zu beauftragen. Wir haben uns als Listenkandidaten 1 bis 14 getroffen und darüber diskutiert, wen wir als Wahlkampfkoordinator dem Landesvorstand empfehlen können. Dieser Antrag wurde angenommen. Mit Ticketnummer 236497 und 236652 wurden zwei neue Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Jetzt die zwei Umlaufbeschlüsse des neuen Vorstands. Ticket Nummer 237264, Zugang zum Rechenzentrum. Der Antrag ist vom Frank vom 22. November. Hallo Vorstand. Der Vorstand möge den Rechenzentrumbetreiber anschreiben und folgenden Personen Zugriffsberechtigung erteilen: Tim Reuter, Dennis Deutschkämer, Frank Fritzke. Die übrigen Berechtigungen sind zurückzuziehen. Durch personelle Veränderungen in der AG-Technik muss der Personenkreis angepasst werden. Dieser Antrag wurde angenommen. Und mit Ticket Nummer 235700 wurde ein neues Mitglied im Landesverband aufgenommen.